Vielleicht noch die Orks und die Schwärzlinge beim Siegesgelage im Weißen Turm stören. Wenigstens das werden wir tun, sagte Theoden. Doch ich für mein Teil komme eben von einer Schlacht und einem langen Ritt und möchte mich nun zur Ruhe legen. Bleib hier über Nacht. Dann siehst du die Heerschau von Rohan und kannst leichteren Herzens zurückreiten und schneller, weil du ausgeruht bist. Guter Rat kommt oft über Nacht, und am Morgen sieht manches anders aus. Damit stand der König auf und entließ sie. Legt euch nun alle zur Ruhe, sagte er, und schlaft gut. Und dich, Herr Meriadoc, brauche ich heute Abend nicht mehr. Aber halte dich bereit, wenn ich dich rufen lasse, sobald die Sonne aufgegangen ist. Ich werde bereit sein, sagte Merry, selbst wenn du mir befiehlst, mit dir über die Pfade der Toten zu reiten. Sprich keine Unheilsworte, sagte der König. Denn noch andere Pfade als diese könnten denselben Namen tragen. Außerdem habe ich nicht gesagt, dass du auf irgendeinem Weg mit mir reiten sollst. Gute Nacht. Lassen und nach der Heimkehr wieder abgeholt werden, sagte sich Merry. Ich will nicht hierbleiben. Ich will nicht. Und nachdem er sich dies mehrmals wiederholt hatte, schlief er in seinem Zelt endlich ein. Er wurde wach, als ein Mann ihn schüttelte. »Aufstehen, aufstehen, Herr Holbitler«, sagte der Mann, und Merry, aus tiefen Träumen gerissen, setzte sich mit einem Ruck auf. »Es war doch noch immer ganz dunkel«, dachte er. »Was ist denn los?«, fragte er. »Der König ruft dich.« »Aber die Sonne ist doch noch nicht aufgegangen«, sagte Merry. »Nein, und heute wird sie auch nicht mehr aufgehen, Herr Holbitler, und nie wieder, könnte man denken, unter dieser Wolke.« Aber die Zeit steht nicht still, auch ohne Sonne. Beeil dich! Während er rasch ein paar Kleider überstreifte, schaute Merry nach draußen. Die Welt war verdunkelt. Die Luft selbst schien braun zu sein. Und alle Dinge ringsum waren schwarz oder grau und schattenlos. Und eine drückende Stille lag über dem Land. Kein Umriss einer Wolke war zu sehen, es sei denn weit im Westen, wo sich die ausgestreckten Fingerspitzen der großen Düsternis immer noch vorantasteten und ein wenig Licht durchsickern ließen. Über ihm hing ein schweres Wolkendach, finster und formlos, und das Tageslicht schien zu verdämmern, ehe es richtig hell werden konnte. Viele Menschen standen draußen, blickten hoch und murrten. Alle Gesichter waren grau und traurig, manche ängstlich. Beklommen ging Merry zum König. Helgon, der Reiter aus Gondor, war schon vor ihm da, und neben ihm stand ein anderer, ihm ähnlich und ähnlich gekleidet, aber kleiner und gedrungener. Er sprach gerade zum König, als Merry eintrat. »Sie kommt aus Mordor, Gebieter«, sagte er. »Gestern Abend bei Sonnenuntergang fing es an. Von den Hügeln in der Ostfold eures Reiches sah ich, wie sie aufstieg und über den Himmel kroch.« Und während der ganzen Nacht, als ich ritt, kam sie hinter mir her und fraß die Sterne auf. Nun hängt die große Wolke über dem ganzen Land, von hier bis zum Schattengebirge, und wird immer dicker. Der Krieg hat schon begonnen. Schweigend da. Endlich nahm er das Wort. »Nun ist es also so weit gekommen«, sagte er. Der große Krieg unserer Zeit, in dem viele Dinge vergehen werden. Aber wenigstens brauchen wir uns nicht mehr zu verstecken. Wir nehmen den kürzesten Weg und reiten auf offener Straße, so schnell wir können. Die Heerschau beginnt sofort, und auf Nachzügler können wir nicht warten. Habt ihr genug Vorräte in Minas Tirith? Denn wenn wir nun in höchster Eile reiten müssen, können wir an Proviant und Wasser nur so viel mitnehmen wie nötig, um bis aufs Schlachtfeld zu kommen. »Wir haben seit langem große Vorräte angelegt«, sagte Helgon. »Belastet euch nicht unnötig und reitet so schnell ihr könnt.« »Dann sagt den Herolden Bescheid, Eomer«, sagte Theoden. »Die Reiter sollen antreten.« Eomer ging hinaus, und sogleich erschallten in der Festung die Trompeten, und viele andere antworteten aus dem Tal. Aber Merry schien es, als klängen sie nicht mehr so klar und entschlossen wie am Abend zuvor. Dumpf und wabernd drang ihr Ton durch die zähe Luft, mit einem unguten Klirren. Der König wandte sich an Merry. »Ich ziehe in den Krieg, Herr Meriadoc«, sagte er, »binnen kurzem breche ich auf. Ich entlasse dich aus meinem Dienst, doch nicht aus meiner Freundschaft. Du bleibst hier Und wenn du willst, dann diene Frau Eowyn, die an meiner Statt das Volk regieren wird.« »Aber mein Gebieter«, stotterte Merry, »ich habe euch mein Schwert zu Diensten geboten. So möchte ich nicht von euch getrennt werden, o König. Und da alle meine Freunde nun in den Krieg gezogen sind, müsste ich mich schämen, zurückzubleiben.« »Aber wir reiten große, schnelle Pferde«, sagte Theoden, »und so groß auch dein Mut ist. Solche Tiere kannst du nicht reiten.« »Dann bindet mich einem auf den Rücken, hängt mich an den Steigbügel oder macht, was ihr wollt«, sagte Merry. »Zu laufen ist es sehr weit, aber ich laufe trotzdem, wenn ich nicht reiten kann. Und sollte ich mir die Füße ablaufen und Wochen zu spät kommen?« Theoden lächelte. »Lieber noch würde ich dich bei mir auf Schneemähne mitnehmen«, sagte er. »Aber wenigstens kannst du mit nach Edoras reiten und dir Meduseld ansehen, denn dorthin geht es zunächst. So weit kann Stibba dich tragen. Das große Rennen beginnt erst auf der Ebene.« Dann stand Eowyn auf. »Komm, Herr Meriadoc«, sagte sie, »ich will dir die Rüstung zeigen, die ich für dich bereitgelegt habe.« Sie gingen zusammen hinaus. »Nur um eines hat mich Aragorn gebeten«, sagte Eowyn, als sie zwischen den Zelten hindurchgingen, »nämlich, dass du für die Schlacht ausgerüstet werden sollst. Ich habe es ihm zugesagt und getan, was ich konnte, denn mir ahnt, dass du so etwas brauchen wirst, bevor alles zu Ende ist.« Sie führte Merry zu einer Hütte bei den Unterkünften der königlichen Leibwache, und ein Rüstknappe brachte ihr einen kleinen Helm, einen Rundschild und anderes Zubehör heraus. »Einen Panzer, der dir passen würde, haben wir nicht«, sagte Eowyn, »und auch nicht die Zeit, einen schmieden zu lassen. Aber hier ist immerhin ein festes Lederwams, ein Gürtel und ein Messer. Ein Schwert hast du.« Merry verneigte sich, und Eowyn zeigte ihm den Schild, einen, wie ihn auch Gimli bekommen hatte, mit dem Wappen des weißen Pferdes. »Nimm dies alles«, sagte sie, »und trag es zum guten Ende.« »Leb nun wohl, Herr Meriadoc. Doch vielleicht sehen wir uns wieder, du und ich.« Sich immer mehr verdüsterte, machte der König der Mark sich bereit, mit allen seinen Männern nach Osten zu reiten. Vielen war das Herz schwer, und manche verzagten vor der Finsternis. Aber sie waren ein raues Volk, ihrem König treu ergeben, und wenig Klagen oder Murren war zu hören, nicht einmal aus dem Lager in der Festung, wo die Flüchtlinge aus Edoras untergebracht waren, Frauen, Kinder und Greise. Ein hartes Schicksal drohte ihnen, doch sie sahen ihm gefasst entgegen. 2 Stunden verstrichen rasch, und dann saß der König auf seinem weißen Pferd, das im Halblicht schimmerte. Stolz und erhaben sah er aus, obwohl das Haar schneeweiß unter seinem hohen Helm hervorwallte, und viele bewunderten ihn und schöpften Mut daraus, ihn so ungebeugt und furchtlos zu sehen. Dort auf den weiten Wiesen am brausenden Fluss nahmen in vielen Schwadronen gut an die 5.500 Reiter Aufstellung, alle in voller Rüstung, und etliche 100 andere Männer mit leicht beladenen Ersatzpferden. Eine einzelne Trompete erschallte. Der König hob die Hand, und das Heer der Mark setzte sich stumm in Bewegung. Voraus ritten 12 vom Hausvolk des Königs, jeder ein namhafter Kriegsmann. Ihnen folgte der König mit Eomer zur Rechten. Von Eowyn hatte er schon oben in der Festung Abschied genommen, und die Erinnerung schmerzte ihn noch, aber nun lenkte er seinen Sinn auf den Weg, der vor ihm lag. Hinter ihm kamen Merry auf Stibba und die Meldereiter aus Gondor, dann weitere 12 aus dem Hause des Königs. Sie ritten vorüber an den langen Reihen der noch wartenden Männer mit trotzigen, unbewegten Gesichtern. Doch als sie fast bei der letzten Reihe waren, hob einer den Blick und sah den Hobbit scharf an. »Ein junger Mann«, dachte Merry, als er den Blick erwiderte, »etwas kleiner und schlanker als die meisten anderen.« Kurz sah er 2 klare, graue Augen glimmen und ihn schauderte. Plötzlich schien es ihm, dies war das Gesicht eines Hoffnungslosen, der auszog, den Tod zu suchen. Weiter ritten sie die graue Straße am Schneeborn entlang, der über die Steine rauschte, durch die Dörfer Unterhark und Hochborn, wo viele Frauen mit traurigen Mienen aus dunklen Türen herausschauten. Und so, ohne Horn und Harfe oder Männergesang, begann der große Ritt gen Osten, der die Sänger von Rohan nachher viele Menschenalter lang beschäftigte. Vom dunklen Dunhark am Dämmertagsmorgen mit Tan und Marschall ritt Tengels Sohn. In Edoras fand er die alte Halle der Herren der Mark, verhangen von Nebel, grau umwabert das goldene Gebälk. Abschied nahm er von Alt und Jung, von Herd und Hof und heiligen Stätten, wo er lange gethront in den Tagen des Lichts. Fort ritt er, Gefahr im Rücken, Unheil ahnend, seinem Eid getreu. Fünf Nächte und fünf Tage eilten sie ostwärts, die Eorlsöhne, durch Volde, Fennmark und Firienwald. 6000 Speere gen Sundlending, zu Mundburgs Mauern unter Mindoluin, der Seekönigsstadt im südlichen Reich, von Feinden belagert, vom Feuer umzüngelt. Verhängnis drängte sie. Dämmer umhüllte Ross und Reiter, und ringsum in Stille verhallender Hufschlag. So heißt es im Liede. Als der König nach Edoras kam, obwohl es um die Mittagsstunde war. Dort machte er nur kurz Halt und verstärkte sein Heer um weitere 5 Dutzend Reiter, die zur Heerschau zu spät gekommen waren. Dann, nachdem er gegessen hatte, machte er sich bereit zum Aufbruch und sagte seinem Knappen freundlich Lebewohl. Merry bat ihn ein letztes Mal, sich nicht von ihm zu trennen. »Dies ist kein Ritt für ein Pony wie Stibber, ich sagte dir's schon«, antwortete Theoden. »Und in einer Schlacht, wie wir sie auf Gondors Feldern zu schlagen gedenken.« »Was wolltest du dabei tun, Herr Meriadoc? Auch wenn du mein Schwert, Tan, und an Mut größer als an Wuchs bist.« »Wer kann es wissen?« antwortete Merry. »Warum aber, o König, hast du mich als Knappen angenommen, wenn ich nicht an deiner Seite bleiben darf? Und ich möchte in den Liedern nicht nur als der erwähnt werden, der immer zurückgelassen wurde.« »Ich habe dich um deiner Sicherheit willen in meinen Dienst genommen«, antwortete Theoden, »und auch, damit du tust, was ich befehle. Keiner von meinen Reitern kann dich mit in den Sattel nehmen. Käme es vor meinen Toren zur Schlacht, würden die Barden vielleicht deiner Taten gedenken, aber bis nach Mundburg, wo Denethor regiert, sind es 100 Wegstunden und 2. Mehr muss ich nicht sagen.« Merry verbeugte sich und ging unzufrieden davon. Er betrachtete die Reihen der Männer. Schon machten sich die Schwadronen für den Ritt fertig, man schnallte die Gürtel fester, machte sich an den Sätteln zu schaffen oder tätschelte die Pferde, und manch einer schaute besorgt zum immer tiefer hängenden Himmel auf. Ohne dass der Hobbit es bemerkte, trat ein Reiter hinter ihm heran und flüsterte ihm ins Ohr. »Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, heißt es bei uns«, sagte er. »Und ich habe festgestellt, dass es stimmt.« Merry blickte sich um. Es war der junge Reiter, der ihm am Morgen aufgefallen war. »Du willst doch auch dahin, wo der Herr der Mark hinreitet. Ich sehe es deinem Gesicht an.« »Ja«, sagte Merry. »Dann komm mit mir«, sagte der Reiter. »Ich nehme dich vor mir in den Sattel und unter meinen Mantel, bis wir weit draußen sind und es noch dunkler wird als jetzt. So viel guter Wille darf nicht aufgehalten werden. Sag niemand etwas, sondern komm.« »Ich bin dir sehr verbunden«, sagte Merry. »Ich danke dir, Herr. Allerdings weiß ich deinen Namen nicht.« »Nein«, sagte der Reiter leise, »dann nenne mich Dernhelm.« So kam es, dass Meriadoc, der Hobbit, als der König ins Feld ritt, vor Dernhelm im Sattel saß, und das große graue Ross Windfohler trug sie beide ohne viel Mühe, denn Dernhelm war leichter als die meisten Männer, obwohl geschmeidig und von kräftigem Wuchs. Hinaus ritten sie in das verdunkelte Land. Bei den Weidenbüschen, wo der Schneeborn in die Entwasser mündete, 12 Wegstunden östlich von Edoras hielten sie das erste Nachtlager. Und weiter ging es durch die Volde, dann durch die Fennmark, wo sich zur Rechten große Eichenwälder die Hügel unterhalb des dunklen Haliphirienbergs hinaufzogen, schon an der Grenze zu Gondor. Weit zur Linken aber lagen Nebel über den Sümpfen um die Mündungen der Entwasser. Dies und jenes hörten sie unterwegs von einem Krieg im Norden. Vereinzelt kamen Menschen ihnen in wilder Flucht entgegengeritten, die von Feinden an den Ostgrenzen berichteten, und von Orkheeren, die durchs Volt im Norden von Rohan marschierten. »Reitet weiter, reitet!« rief Eomer. »Zu spät, um zur Seite abzuschwenken. Die Endwassersümpfe müssen unsere Flanke decken. Eile ist geboten. Weiter!« Und so schied König Theoden aus seinem Heimatland, und Meile um Meile des langen Wegs blieb hinter ihnen zurück. Und die Leuchtfeuerberge zogen vorüber. Kalenhat, Minrimun, Erelas, Nardol. Ihre Feuer aber waren erloschen. Grau und still lag das Land vor ihnen, und immer dichter wurde das Dunkel, und immer dünner die Hoffnung in ihren Herzen. Die Belagerung von Gondor. Pippin wurde von Gandalf geweckt. Kerzen brannten in ihrem Zimmer, denn durch die Fenster fiel nur ein trübes Dämmerlicht herein. Die Luft war drückend wie vor einem nahenden Gewitter. »Wie spät?« sagte Pippin gähnend. »Kurz nach der zweiten Stunde«, sagte Gandalf, »wird Zeit, dass du aufstehst und dich vorzeigbar machst. Du sollst zum Statthalter kommen und dich über deine neuen Pflichten belehren lassen.« »Sorgt er für ein Frühstück?« »Nein, dafür habe ich gesorgt. Hier ist alles, was du bis Mittag bekommst. Speise und Trank werden jetzt nach Vorschrift knapp bemessen.« Pippin betrachtete missmutig den kleinen Brotlaib und das, fand er, lächerliche Klümpchen Butter, die nebst einem Becher Magermilch für ihn auf dem Tisch standen. »Warum hast du mich bloß hierher gebracht?« sagte er. »Das weißt du genau«, sagte Gandalf, »um dich vor Dummheiten zu bewahren. Und wenn es dir hier nicht gefällt, dann denk daran, dass du es dir selbst zuzuschreiben hast.« Pippin sagte nichts mehr. Nicht lange, und er ging mit Gandalf wieder durch den kalten Flur zur Tür des Turmsaals. Dort saß Denethor im grauen Dämmerlicht, wie eine geduldige alte Spinne, dachte Pippin. Er schien sich seit dem vorigen Tag nicht gerührt zu haben. Er winkte Gandalf zu einem Stuhl hin, aber Pippin ließ er eine ganze Weile stehen, ohne ihn zu beachten. Schließlich wandte er sich doch an ihn. »Nun, Herr Peregrin, ich hoffe, du hast den gestrigen Tag nach deinem Geschmack nutzen können. Nur fürchte ich, dass die Tafelfreuden in unserer Stadt karger sind, als dir lieb sein kann.« Pippin hatte das unangenehme Gefühl, dass von allem, was er gesagt oder getan hatte, das meiste dem Statthalter auf irgendeine Weise bekannt geworden war, und auch vieles von dem, was er nur dachte, schien Denethor zu erraten. Er gab keine Antwort. »Was möchtest du in meinem Dienst tun?« »Ich dachte, Gebieter, ihr würdet mir meine Pflichten zuweisen.« »Das werde ich tun, sobald ich weiß, wozu du dich eignest«, sagte Denethor. »Aber das erkenne ich wohl am ehesten, wenn ich dich in meiner Nähe behalte. Mein Kammerjunker hat um die Erlaubnis gebeten, sich zu den Außenposten versetzen zu lassen, also kannst du für eine Weile seine Stelle einnehmen. Du wartest mir auf, machst Botengänge oder unterhältst mich, wenn der Krieg und die Beratungen mir ein wenig Muße lassen. Kannst du singen?« »Ja«, sagte Pippin. »Nun ja, gut genug nach den Ansprüchen meines Volkes. Aber wir kennen keine Lieder, Herr, die für große Säle und schwere Zeiten taugen. Wir singen selten von etwas Schlimmerem als Wind oder Regen. Und in den meisten Liedern, die ich kenne, geht es um Dinge, die wir lustig finden, oder natürlich um Essen und Trinken.« »Und warum sollten solche Lieder nicht für meine Säle oder für Stunden wie diese taugen? Dürfen wir, die wir seit langem unter dem Schatten leben, nicht auch einmal dem Echo aus einem Land lauschen, auf das er noch nicht gefallen ist? Dann hätten wir das Gefühl, dass unsere Wachsamkeit nicht vergebens war, wenn sie auch unbedankt bleiben mag.« Pippin verging der Mut. Die Vorstellung, dem Herrn von Minas Tirith irgendein Lied aus dem Auenland vorsingen zu müssen, fand er wenig verlockend. Und die komischen Lieder, die er am besten kannte, kamen schon gar nicht in Frage. Sie waren für einen solchen Anlass einfach zu, nun ja, bäuerisch. Für den Augenblick jedoch blieb ihm diese Prüfung erspart. Denethor wandte sich an Gandalf und stellte ihm Fragen über die Rohirrim, welches ihre Absichten seien und welche Stellung Eomer, der Neffe des Königs, bei ihnen einnehme. Pippin staunte, wie viel der Statthalter über ein so weit entferntes Volk zu wissen schien, obwohl es doch, dachte er, viele Jahre her sein musste, dass Denethor selbst außer Landes geritten war. Bald winkte ihn Denethor heran und entließ ihn für eine Weile. »Geh zu den Rüstkammern der Zitadelle und lass dir Tracht und Rüstung der Turmwache geben. Sie werden für dich bereit liegen. Sie wurden gestern bestellt. Komme wieder, wenn du angekleidet bist.« Es war, wie er gesagt hatte. Und bald sah sich Pippin in einer seltsamen Tracht, ganz in Schwarz und Silber, herausgeputzt. Er trug ein kleines Panzerhemd aus pechschwarzen, vermutlich stählernen Ringen, und einen hochgewölbten Helm mit kleinen Rabenflügeln an beiden Seiten und einem silbernen Stern in der Mitte des Stirnreifs. Über dem Panzer lag ein kurzer Waffenrock, ebenfalls schwarz, doch auf der Brust mit dem silbernen Wappen des Baums bestickt. Seine alten Kleider wurden zusammengefaltet und weggelegt, doch durfte er den grauen Mantel aus Lorien behalten, allerdings nicht, um ihn im Dienst zu tragen. Er sah nun wahrhaftig, ohne dass er es wusste, ganz wie der Ernil Ilperianath aus, der Fürst der Halblinge, wie die Leute ihn genannt hatten. Aber ihm war nicht wohl dabei. Und das Dämmerlicht schlug ihm allmählich aufs Gemüt. Den ganzen Tag war es dunkel und trüb. Vom sonnenlosen Morgen bis zum Abend hatte die Dämmerung sich vertieft, und alle Herzen in der Stadt waren bedrückt. Hoch oben kroch eine dicke Wolke aus dem schwarzen Land langsam westwärts, von einem Kriegswind getragen, und verschlang das Licht. Darunter aber war die Luft dick und unbewegt, als wartete das ganze Anduin-Tal auf die ersten Donnerschläge eines verheerenden Gewitters. Als er endlich für eine Weile frei hatte, kam Pippin heraus, um zu sehen, wo er sich bei Speise und Trank das Herz erleichtern und sich die Aufwarterei erträglicher machen könnte. In der Schenke traf er wieder Beregond, der eben von einem Botenritt über den Pelennor zurückkam. Er war bei den Wehrtürmen am Dammweg gewesen. Zusammen schlenderten sie zu den Mauern hinaus, denn in den Häusern kam Pippin sich eingesperrt vor. Und selbst im Inneren der hohen Zitadelle war es ihm zu stickig. Sie setzten sich wieder unter die Schießscharte auf der Bastei an der Ostseite, wo sie am Tag zuvor gegessen und geredet hatten. Es war die Sonnenuntergangsstunde, aber die große Wolkendecke erstreckte sich nun schon weit nach Westen, und erst als die Sonne ins Meer sank, schlüpfte sie darunter hervor und konnte zum Abschied noch einen kurzen Strahlengruß entsenden. Denselben, den auch Frodo an der Wegscheide auf den am Boden liegenden Königskopf fallen sah. Doch auf die Felder des Pelennor im Schatten des Mindoluin fiel kein Schimmer. Sie blieben trüb und braun. Pippin schien es schon Jahre her zu sein, dass er zuletzt hier gesessen hatte, in einer halb vergessenen Zeit, als er noch ein Hobbit gewesen war, ein leichtsinniger Reisender, den die überstandenen Gefahren kaum berührt hatten. Nun war er ein einzelner kleiner Soldat in einer Stadt, die sich auf einen gewaltigen Ansturm von Feinden gefasst machte, eingekleidet in die prächtige, aber düstere Montur der Turmwache. Zu anderer Zeit und anderswo hätte sich Pippin vielleicht über seinen neuen Aufputz gefreut. Doch jetzt wusste er, dass das Ganze kein Spiel war, sondern todernst. Er war der Diener eines strengen Herrn, und sie waren in höchster Gefahr. Der Panzer war lästig, und der Helm drückte ihn. Den Waffenrock hatte er neben sich auf die Bank gelegt. Er wandte die müden Augen von den umdunkelten Feldern unten in der Ebene ab, gähnte und seufzte. »Hat er dich müde gemacht, dieser Tag?« sagte Beregond. »Ja«, sagte Pippin, »sehr müde, von nichts tun und warten. Viele langweilige Stunden habe ich mir vor der Tür meines Chefs die Beine in den Bauch gestanden, während er mit Gandalf, mit dem Fürsten Imrahil und anderen Würdenträgern verhandelte. Außerdem, Herr Beregond, bin ich's nicht gewöhnt, selber mit leerem Magen anderen beim Essen aufzuwarten. Eine schwere Prüfung, sowas für einen Hobbit.« »Du meinst sicher, ich sollte die Ehre besser zu schätzen wissen. Aber was taugt denn solch eine Ehre? Überhaupt, was taugt denn Speis und Trank noch unter diesem kriechenden Schatten? Was hat er zu bedeuten? Sogar die Luft kommt mir dick und braun vor. Habt ihr öfter solche Dämmertage, wenn der Wind von Osten kommt?« »Nein«, sagte Beregund, »das ist kein Wetter von dieser Welt. Das ist irgendeine tückische Machenschaft. Eine Ausdünstung seines Flammenbergs, die er zu uns herüberschickt, um Gemüt und Verstand zu umnachten. Und das erreicht er wirklich. Wenn doch nur der Herr Faramir wiederkäme. Der ließe sich nicht einschüchtern. Aber jetzt, wer weiß, ob er je wieder aus der Dunkelheit über den Fluss zurückkommt. »Ja«, sagte Pippin, »auch Gandalf ist sehr besorgt. Er war enttäuscht, glaube ich, Faramir hier nicht anzutreffen. Und wo er selbst jetzt wohl steckt. Von der Besprechung mit dem Statthalter ist er schon vor dem Mittagessen weggegangen, und nicht bei guter Laune, fand ich. Vielleicht ahnt ihn wieder irgendwas Schlimmes.« Blieben ihnen die Worte in der Kehle stecken. Einen Moment standen sie wie versteinert und horchten. Dann duckte sich Pippin, die Hände auf die Ohren gepresst, während Beregond, der über die Brustwehr hinausgeschaut hatte, als er von Faramir sprach, dort stehen blieb, sich versteinert